Manche machen sich auf eigene Weise stumm. Hexenverbrennung mit Publikum. Es zog ein Brandgeruch ums Gotteshaus. Ein junges Weib starb kreischend in den Flammen. Das Weib war als ein Teufelsweib bekannt. Den Gott der Liebe haben sie genannt. Zu dessen Lob sie ihr das Leben nahmen. Der Pfaff spendierte einen extra Segen. Daran war allen kolossal gelegen. Nach dem Gewitter braucht es etwas Regen. Und viele wurden auf den Tod geschunden, grad wie die angebliche Teufelsmagd. Kein Bürger nicht hat nichts dabei gefunden, und wenn, dann hat er es nicht laut gesagt. Die Theologen konnten schlau beweisen, dass so eine der Teufel selber sei. Man ging erbaut im Ratsherrn Krug zu speisen und fühlte sich von allen Sünden frei. Das war im Jahre 1410. Wir denken heute wesentlich humaner. Wir lassen sowas niemals nicht geschehen und bauen fest auf die Amerikaner. Wir haben ein empfindliches Gewissen. Wenn was von schmutzigem Krieg im Tagblatt steht, dann möchten wir zumindest bitte wissen, dass er gegen den Kommunismus geht.